Miles Spencer. Ja, hallo Spencer. Oder nicht nur hallo Spencer, hallo auch raus an unsere Freunde an den Radio-Endgeräten. Hallo raus an alle Leute, die den Podcast hören. Hallo, hier ist wieder Bäcker Faust, ihr Podcast für Musik, für Musikbegeisterte. Wenn ich sage, wir begrüßen Sie, sage ich Ronny, der großartige, nie erreichte, oft kopierte Mann hier im Hörsprungstudio. Hallo Ronny. Hallo Elias und natürlich Elias, auch richtig. Da. Ja, Hallöchen, meine Damen und der Herren. Der ebenso oft kopierte, aber leider nie hat es auch nie geklappt. Nie kopiert und nie oft kopiert. Erreicht. Also, nein, das kann man so nicht sagen. Ja, man muss sagen, man hört jetzt unseren kraftlosen Stimmen vielleicht an. Wir befinden uns mittlerweile im Dezember des Jahres. Die Stimmen werden brüchig, draußen die Luft wird kalt. Der erste Schnee ist gefallen. Und die Nasen sind immer dicht. Es ist schlimm. Und da geht genau vielleicht die Rebellion der Natur los, denn sie schenkt uns Erkältung, Grippe und Gliederschmerzen. Denn dann können wir mal zu Hause bleiben und können uns ein wenig im Internet, in Büchern mit dem Thema Jugendkulturen beschäftigen. Ja, oder wir lassen uns einfach, wir empfehlen Ihnen zu diesem Podcast oder zu dieser Radiosendung, sich jetzt ein warmes Bad einzulassen, sich schön abzugeben in die Schaumwelten der Fantasien, denn wir haben heute wieder unsere eigene Rebellion mitgebracht. Wir rebellieren für Sie, denn wir sind immer noch beim Thema Rebellion und sind heute in den 70er Jahren angekommen. Aber man muss sagen, so verträumt und schaumig wird es eigentlich nicht, weil die 70er waren schon ziemlich heftig, muss ich sagen. Die 70er stehen ja eigentlich dann doch am Ende für Rebellion im Sinne von Punk, New Wave, Metal. Punk. Ich habe festgestellt, so bei der Recherche, die 70er stehen für mich, nach meinem, was ich jetzt gelesen habe, stehen die 70er Jahre für mich für Punk. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, alles, was ich so jugendkulturell in den 70er Jahren entwickelt hat, lässt sich zumindest auf Phasen des Punk, auf Ansätze des Punk zurückführen oder wurde maßgeblich vom Punk mit beeinflusst. Und das fand ich schon ziemlich beeindruckend. Da gebe ich dir voll und ganz recht. Und das, was bis heute, glaube ich, auch so ein bisschen kleben geblieben ist, ist bei mir auch tatsächlich der Punk, weil ich irgendwie leider nie so den großen Zug geschafft habe zum Mettler. Weil ich dafür, glaube ich, auch zu weich war. Ich war so einer dieser Möchtegern-Punks und daher war so, ist das Jahrzehnt für mich auch eher der Punk. Obwohl ich eigentlich auch in meinem tiefsten Herzen eigentlich gerne vielleicht auch einer der Disco-Jünger wäre. Ja, obwohl die ABBA, schon ziemlich lame ABBA-Fan waren vielleicht manchmal. Hm? Ich wäre gerne Benny von ABBA bis heute. Wer weiß, vielleicht wird das noch was. Aber man muss ja auch sagen, die 70er Jahre bestanden ja auch aus großen deutschen Stars wie zum Beispiel Jürgen Drews mit einem Bett im Kornfeld irgendwann Mitte 70. Immer wieder gern gehört. Bis heute ein Smash-Hit, würde ich sagen. Also, ich habe mir noch was vorgenommen, gleich zu Anfang. Bei der Recherche zu der Sendung ist mir aufgefallen, die Jugendkulturen werden immer komplexer. Und was sich nicht verändert, ist das Problem, dass wir nur eine Stunde Zeit haben. Und deswegen an alle Leute, die sich viel intensiver noch mit den Kulturen beschäftigt haben, die vielleicht sogar Teil dieser Jugendkulturen sind, waren oder ja, da einfach mehr involviert sind. Wir möchten uns am Anfang gleich entschuldigen, wenn wir heute mit ganz vielen Verkürzungen arbeiten und viele Sachen überhaupt nicht behandeln können, die eigentlich behandelt werden müssten, weil die Sachen, ich habe festgestellt, ist alles so komplex, ist alles so vielschichtig, weil Punk ist nicht gleich Punk und Skinhead ist nicht gleich Skinhead und also eigentlich schwierig für uns, aber eigentlich doch schön, weil man hat so einen Blumenstrauß von Ansichten und Ansätzen und Weltsichten. Das ist, also mich hat's fasziniert. Ja, es ist vor allem auch ein Jahrzehnt, wo auch geschichtlich wieder einiges passiert ist, was zur Rebellion angeführt hat, sei es, wie das letzte Mal schon mal kurz erwähnt, der Roten Armee-Fraktion in Deutschland über den Vietnamkrieg in Amerika, der irgendwann durch die Proteste auch Anfang 70 dann auch gestoppt werden konnte, genauso wie die Geschichte, die in München bei den Olympischen Spielen abgelaufen ist. Es ist eigentlich, es ist ein prall gefülltes Jahr, deswegen werden wir wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr so viel Zeit verlieren, um euch irgendwie mit unseren körperlichen Leiden. Wir fangen an mit dem Punk, oder? Deswegen also, würde ich sagen, machen wir jetzt ganz frei Schnauze, denn Punk ist immer noch das, was in deinem Kopf passiert. So sieht's aus. Und in meinem Kopf passiert gerade Folgendes. Ich denke an die Proto-Punk-Phase. Ich hab das jetzt zum ersten Mal gehört, muss ich gestehen. Man sagt, bereits Mitte, Ende der 60er Jahre ging das wohl schon los mit dem Punk, ja. Und was mich total gewundert hat, Punk ging in den USA los. Also New York war maßgeblich, also Bands aus New York waren maßgeblich an der Entwicklung des Punk beteiligt. Obwohl man eigentlich, also gut, ja, Ramones und New York Dolls und Co. kennt man, aber der große Begriff des Punks ist ja meistens dann doch im Volksmund immer Sex Pistols, ja, genau, und Großbritannien. Aber die Welle ist irgendwann erst rübergeschwappt. Die ist erst rübergeschwappt. Also weil ich habe zum Beispiel gestern noch The Velvet Underground gelesen, Andy Warhol und diese ganze Mischpoke, die damit zugezählt werden, dann Iggy Pop mit den Stooges, die damit reingezählt werden, und ja, du hast es eben schon erwähnt, die New York Dolls, die quasi alle so den Anfang darstellen, dieser ganzen Bewegung, und ich muss sagen, ich habe die New York Dolls jetzt so das erste Mal wirklich gehört. Und ich muss sagen, im Verhältnis zu dem, was dann in Europa passiert ist mit dem Punk, finde ich die schon relativ, naja, die sind noch gediegen. Gediegen im Sinne von heute gesehen, aber für damals ja, ja, wahrscheinlich dreckig und asozial. Ja, ja, also ich habe auch gelesen, die Punkwelle, die kam dann rüber, also diese New York Dolls haben irgendwann in Großbritannien gespielt, und Malcolm McLaren, der später dann wohl der Manager von den Sex Pistols war, hat diese Musik gehört, ist dann nach New York gezogen, um quasi der Manager der New York Dolls zu werden. Das ist ziemlich in die Hose gegangen, das Ganze, aber er ist dann wieder zurück und hat dann die Sex Pistols gegründet. Ach, das, was man bis heute sagt, ob es die erste gecastete Band der Welt gewesen sei. Ja, du hast das irgendwann schon mal gesagt, man im Verlauf, weiß es nicht. Richtig, aber so habe ich das gestern auch ein bisschen rausgelesen. Auf jeden Fall wurde mit den Sex Pistols, mit ihrem einzigen Album, wahrscheinlich auch nicht nur mit dem Plattenlabelvertrag bei Virgin Records die Jungfräulichkeit des Punks verkauft, sondern vielleicht auch schon mit dem Casting, was das vorher durchgeführt wurde. Das kann sein. Was meinst du? Wollen wir erstmal mit dem jungfräulichen Punk noch anfangen und wir hören einfach mal in die Musik der New York Dolls rein? Du hast uns Chatboy mitgebracht. Ich habe Chatboy mitgebracht, ja. Und ja, vielleicht tun wir uns das jetzt erstmal an und gucken dann, was wir später noch für Punkstücke finden. Dann viel Spaß mit Jetboy von den New York Dolls. Ja, Chatboy. Chatboy, von dir ausgesucht, von mir lieben gelernt, New York Dolls. Vielleicht auch wieder einer der Kombos, die ich nach unserer Sendung vielleicht mir dann doch mal öfter zu Gemüte führen werde, um vielleicht hier auch ein bisschen das Musikstudium heranzutragen. Fällt mir immer wieder auf, durch die Sendung, ich entdecke neue Musik, ich entdecke alte Musik wieder, wirklich. Macht Spaß. Ich hoffe, wir können das auch so ein bisschen nach außen tragen. Ja, was viele vielleicht auch nicht wissen, ist ja, dass nach unserer Sendung dann die Fragebögen ausgeteilt werden, wenn wir durch sind mit den Jahrzehnten, 5 Fragen beantwortet werden können, und dann erreicht man somit an der Volkshochschule den Bäckerfaust-Volkshochschulkursabschluss. Das ist toll. In Rebellion. Das ist toll. Eine Rebellion-Auszeichnung. schreien alles gleichzeitig mit einem Mund. Das wird sensationell. Sehr schön. Ja, ja. Und da du ja sagst, in New York hat das Ganze angefangen, jetzt mit den New York Dolls, die wir gerade gespielt haben, eine legendäre Band daher, alle haben tatsächlich in einem Club gespielt, dem CBGB, wahrscheinlich CBGB ausgesprochen, einer der großen New York Clubs, der die Punk-Szene zu dem verholfen hat, was sie geworden ist, und dort auch, ich glaube, 75 oder 76 die damals noch junge, aufstrebende Band Ramones haben dort auch eines ihrer Debüts gegeben in diesem Club. Es war wohl so, dass die Ramones vorher bisher im Proberaum bei sich irgendwie ihre ersten Gigs gespielt haben und wohl auch in dem New York, in diesem New Yorker Club die ersten Konzerte dort wohl so aus 20 bis 25 Minuten bestanden, was ja, wenn man bei den Ramones berechnet, dass ein Lied 1,5 bis 2 Minuten zu dieser Zeit ging, doch eine dick gefüllte Setliste war, ohne Ansagen. Sie verzichten ja, oder haben ja bis zum Schluss größtenteils verzichtet auf Schlagzeugbreaks, auf verschiedene Soli von allen Instrumenten. Es ist ja wirklich an diesem Rock'n'Roll von früher irgendwie gemessen und mit der neuen Prise Punk versehen wurden, so dass alles, was unnötig war, einfach rausgeflogen ist. Okay. Was die Band für mich sehr sympathisch machte, weil das wiederum zeigt mir, ja, wenn ich mehr Ideen hätte, könnte selbst aus mir ein Musiker werden, der irgendwie was auf die Reihe kriegen könnte. Aber haben die das so gewollt, dass da niemand im Vordergrund stehen sollte bei ihnen, oder? Ich glaube, das war wirklich einfach dieser, ja, dieser Minimalismus, der durch den Punk, glaube ich, auch mit, womit aufgezeigt werden konnte und durfte, dass jeder bereit ist, dazu Musik zu machen und nicht nur Kinder aus gutem Haus, die seit 10 Jahren Oboe gelernt haben oder was auch immer. Also auch so ein bisschen eine Demokratisierung, die damit stattgefunden hat, ja. Man musste nicht die große Ausbildung genossen haben, um Musiker zu werden, sondern man hat sich einfach hingesetzt, man hatte Lust, Spaß an Musik und hat angefangen und hat irgendwas vor sich hingeschrammelt und finde ich schön. Diesen Spaß, der wird mir auch bei dem Debütalbum Ramones sehr zu empfehlen, gehört in jeden Plattenschrank, ganz klar hörbar, und da habe ich jetzt den Klassiker Beat on the Bread mitgebracht, der einfach die musikalische Simpelheit und den Gesang textlich simpel gehalten zeigt, aber zu der Zeit einfach nur ein absolut großes Werk. Viel Spaß mit Ramones Beat on the Bread. Ja, das waren die großartigen Ramones von ihrem Debütalbum Ramones mit Beat on the Bread, einer Band, der wir es heute zu verdanken haben, dass bis heute sich immer noch Bands auf ihren Bandbildern vor roten Backsteinhäusern fotografieren und ablichten lassen. Damals in Schwarz-Weiß gehalten, deswegen damals die große Effekt, der wofür es heute genutzt wird, gar nicht stattfinden konnte, weil ich habe nämlich gelesen, es wird Bands angeraten, die viel im Keller rumhängen und sehr ungesund aussehen, sich vor roten Backsteinen fotografieren zu lassen, um so das Hautbild etwas natürlicher lassen. Obwohl, wir haben ja heute Photoshop. Können wir das natürlich heutzutage beiziehen. Heutzutage fotografiert man sich ja eher im Wald und guckt böse. Also ich habe gerade noch mal gesehen, du sagtest ja, relativ einfache Musik, relativ einfache Texte, relativ, also wenig kompliziert das Ganze. Und das passt eigentlich auch zu dieser ganzen Bewegung, weil durch die Punks kam auch das erste Mal auf, so diese Do-it-yourself-Bewegung. Ne? Also die Punks, die Kids haben angefangen, die haben sich ja so aus armen Studenten, arbeitslosen Jugendlichen, sowas rekurriert. Das war so die Zielgruppe, ist jetzt falsch gesagt, aber das war quasi so die Leute, die sich dem Punk angeschlossen haben. Und die haben natürlich dann auch angefangen, ohne Mittel sich irgendwie Klamotten zu basteln, Nieten da dran zu machen, also wie wir das heute irgendwie so standardmäßig kennen. Und die haben das nicht nur mit den Klamotten gemacht, sondern die haben das auch mit den Platten gemacht. Ne? Also die haben dann da gesessen und haben halt ihre Platten versucht, selbst aufzunehmen mit primitiven Mitteln, aber Das ist halt Punk. Das am Ende ist ja immer noch die emotionale Ebene, die den großen Effekt ausmacht. Und dazu reicht halt Gott sei Dank manchmal ein Kassettenrekorder. Ja, ja. Und vielleicht ist es dann einfach auch so schrottig, dass es einfach so klingt, wie man es haben möchte. Ne? Also ja, das macht den Style aus, ja. Interessant ist, dass sich das bis heute in irgendwelchen Strukturen gehalten haben muss, beziehungsweise auch in der Modewelt, weil ich neulich mit Erschrecken gesehen habe, dass es, ich möchte keine falschen Angaben machen, aber ich glaube, es war Gucci, die einen grünen Parker rausgebracht haben, der mit Edding, der aussah, als wäre er mit Edding verschmiert, mit einem großen Anarchiezeichen auf dem Rücken, mit irgendwelchen, also quasi, es wurde dieser deutsche Bundeswehr-Parker nachempfunden, der dann irgendwann auch von den Punkern genutzt wurde, mit Flagge an der Seite und dann vorne irgendwie mit Sprüchen drauf, mit was weiß ich, macht kaputt, was euch kaputt macht oder was auch immer. Also es war sehr traurig. Und also findet der Ausverkauf dann wieder statt, ja. Ne? Wie wir es immer und haben. Und ich glaube, die Jacke hat dann auch lediglich 600, 700 Euro gekostet. Also eigentlich genau das, was ein junger Joey Ramone damals wahrscheinlich lostreten wollte. Ja, ja. Schade. Schade, wirklich. Man kann nur hoffen, so zerstört dass man Jugendkultur. Die Nachkommen oder die letzten Überbliebenen der Ramones und Sex Pistols und wie sie alle heißen, heute auch noch Geld dafür kriegen, dass gerade wieder überall Band-T-Shirts von H&M und von was auch immer alles verkauft werden. Ich hoffe, die Marken und Logos sind gut gesichert worden damals. Und wo du gerade von Band-T-Shirts sprichst, ziehe ich jetzt gleich mal die Überleitung zur nächsten Jugendkultur. Und zwar zur Metal-Szene. Oh, auch die Metal-Szene ist ja, muss man ja ganz klar sagen, das T-Shirt gehört einfach, also es muss das. Deswegen. Das, am allerbesten, also jetzt wird der Mettler daheim sitzen und wird sagen, was will die Weichtulbe da, aber am besten gefallen mir Metal-T-Shirts, wo die Namen in solch einer Schnörgelschrift geschrieben sind, dass ich nicht mal mehr den Namen erkennen kann. Ja gut, das ist, also ich meine, das kennen wir ja auch aus dem Hip-Hop heutzutage, ne, so, dass man da ja, solche. Ja, aber der Graffiti-Look unterscheidet sich ja doch noch arg von mit, wir setzen in die Mitte nochmal ein Pentagramm oder ja, ein falsches Kreuz. Aber nicht in der Lesbarkeit. Nee, also wie du es gerade gesagt hast, also das T-Shirt, die Band, der ich nachhänge, das ist so ein großes Zeichen des Metal gewesen. Ja, oder immer noch ein großes Zeichen des Metal. Also ich denke da an die Jacken, wo die Aufnäher drauf sind. Ich denke an die T-Shirts, die man quasi, ja, wo man nach außen zeigt, mit welcher Band, mit welcher Musik identifiziere ich mich. Ja, also was ganz wichtig ist eigentlich, auch für Jugendliche, für junge Erwachsene, die einfach nach außen zeigen wollen, so, das bin ich, das ist so, wie ich denke, das ist, ja, eigentlich eine ganz schöne Sache. Und ich habe gelesen, der Metal so entstand, wie vorhin schon angekündigt, einmal aus dem Hardrock, okay, aber dann auch aus der Punkbewegung heraus. Ja, und es wird beschrieben, dass es so eine Trotzreaktion war, die Hippie-Kultur ging den Bach runter und man brauchte irgendwie wieder was Neues und dann hat sich quasi so diese härtere Form von Musik entwickelt, der sich dann Leute angeschlossen haben und so Gefühle wie Hass oder Wut wurden dann so irgendwie mit in die Musik reingebracht. Das kennt man auch aus dem Punk, ne? Interessant, dabei finde ich bis heute alles Leute, die in meinem Freundeskreis so richtig aus dieser Hard-Metal-Szene stammen, also die so wirklich dann auch dreimal im Monat auf irgendwelche Festivals nach sonst wohin in irgendwelche Dorfseele fahren, weil dort drei norwegische Metal-Bands spielen, hören die aggressivste Musik und sind aber in ihrem Privatleben die entspanntesten Typen, weil ich glaube, alles, was an Wut und so ist, wird dann in diesem Moment ausgelebt, wo auf Play gedrückt wird oder wo du aufs Konzert gehst und damit leben die Leute im Einklang. Du meinst so eine Form von Katharsis, die dann stattfindet? Genau. Ja, ich lasse das alles raus und dann. Das bewundere ich ja ein Stück weit. Ja. Ich habe das auch festgestellt. Ich habe das auch festgestellt, dass diese Leute sehr, sehr rau aussehen, aber eigentlich wirklich sehr, sehr nett, sehr, sehr, sehr, sehr umgängliche Menschen sind. Häufig auch sehr tiefgründige Menschen. Obwohl, also, ja, es gibt halt dieses Klischee, ne? Also dieses Aussehen, ganz klar. Wir haben häufig die langen Haaren, wir haben die Kutten. Die müssen sein. Wir haben häufig auch die Stiefel. Und ja, und die Kutten. Ich habe so gelesen, wahrscheinlich kennst du das, also mir kam es irgendwie bekannt vor. Die Kutte lässt man an am besten. Sehr, sehr lange. Man sammelt darauf Badges, wieder mal von Bands, näht die sich dann auf und gerne auch mal Unterschriften. Und durch das Waschen kommt das ja weg. Also am besten nicht waschen, sondern... Der Kutte wäscht man, glaube ich, richtig, nicht. Ne? So, die muss einfach, die wächst mit einem, die reift mit einem heran. Und also ich muss da auch immer wieder sagen, ich bewundere das und ich finde das auch sensationell, wenn ich so überlege, so auch da wieder in meinem Freundeskreis zu hören, die Geschichten, wo irgendwelche Aufnäher herkommen, beziehungsweise wie lange gesammelt wurde, beziehungsweise wie viel Leidenschaft die Leute in diesem Genre aufbringen, ja. Weil das ein komplett anderer Umgang ist wie in vielen anderen Musikrichtungen, ja. Ja. Weil die Leute wirklich für ihr Ding leben. So. Und was man da auch immer wieder lesen kann, dass die Bands sich mit ihrer Musik extrem auseinandersetzen. Genau, also, das. Dass die wirklich versuchen, ihr Instrument bis zur Perfektion zu beherrschen, dass man, ja, also da kommt man ja dann häufig auch schon in den Bereich von klassischer Musik mit rein, ja, wo es dann wirklich um Nuancen geht, um Perfektion. Als Laie, so wie ich das bin, werde ich das niemals raushören. Ich kann das immer nur mir erzählen lassen. Aber es gibt ja diese Tempiwechsel in der Musik drin. Es gibt, ja, also wirklich ganz, ganz, ganz, eigentlich, ich glaube schon, dass das sehr fantastische Musik ist, wenn man sich damit intensiv beschäftigt. Ja, das große Ding ist, für den, der sich nicht dafür interessiert, der mag vieles abstempeln als Krach. Aber man muss ja ehrlicherweise sagen, das, was jeder Einzelne meistens in so einer 5-6-köpfigen Band da ableistet auf seinem Instrument, ist absolut höchste Kunst. Also ich bin immer völlig perplex, wenn ich manchmal so von einem Gitarristen vorgespielt kriege, was der Gitarrist von Slayer in Song XY spielt, ja. Was ich nicht höre auf was, der Platte. Richtig, was man nicht hören kann. Aber wir kommen ins Faseln. Wir kommen ins Faseln. Ja, lass uns doch vielleicht einfach mal. Wir hatten die Wahl reinhören. zwischen Black Sabbath und Motorhead wahrscheinlich am Ende. Ja. Also für uns Kleinen, die mal reinschnuppern in das Genre, sind das wahrscheinlich so die Eckpunkte, die man angreift. Und wir haben uns für Black Sabbath entschieden tatsächlich. Ja. Und ich denke, Warpix, aus dem sehr Jahr 1970. Schöner Song. Sehr schöne Anekdote ist natürlich das, was man ja immer wieder erzählt, ist Ozzy Osbourne mit Fledermaus, Kopf abgebissen und Co. Kennt man ja alles. Aber viel schöner finde ich, dass Ozzy Osbourne ja zum Casting gegangen ist, weil Black Sabbath ja einen Sänger gesucht hat oder die Band vorher, wie auch immer sie hieß, bevor sie Black Sabbath wurden. Und er damals aber wohl schon auch so leichte Probleme hatte auf psychischer Basis, also er war schon immer ein etwas verrückter Typ und ist dann wohl, nachdem er die Ausschreibung gelesen hat und dringend Geld brauchte, dort reinmarschiert und hat seinen Schuh hinter sich hergezogen am Schnürsenkel und hat ihn sozusagen als seinen Hund damit reingenommen und hat sich auch mit seinem Schuh unterhalten, dass die Band gesagt hat, der Typ ist so unfassbar herrlich bekloppt. Den brauchen wir. Genau, den brauchen wir als Frontmann. Und Ozzy Osbourne, muss man ja sagen, bis heute, auch wenn er sein Denkmal mittlerweile leider selber etwas einreißt, ich bin immer wieder begeistert und muss auch sagen, ich lese fast jede Schlagzeile, die mit ihm zu tun hat. Ja, also der wird in die Geschichte eingehen, logisch. Ist er. Ja, logisch. Ist er. Ja, und dann hören wir jetzt Warpix von Black Sabbath. Viel, ja, viel Spaß. Spaß, ja. Dieser Stelle. Entschuldigung. Du entschuldigst dich wie immer, ich blende aus, ich bin der Schuldige, du entschuldigst dich. Wir blenden den Titel hier langsam raus, weil wir sind ja schließlich im Radio und die 3 Minuten Schallgrenze haben wir schon lange erreicht. Ja, leider. Wirklich wunderbare Musik, also wir haben jetzt und vor allem eine junge, unverbrauchte Ozzy Osbourne Stimme. Richtig. Wir haben jetzt hier auch gerade wieder drüber philosophiert, was diese Musik halt so ausmacht, ne, was also schon diese Länge, so jenseits der 3 Minuten, man arbeitet sich halt irgendwie an so einem Stück ab und beschäftigt sich, setzt sich damit auseinander. Also das ist schon irgendwie eine ziemlich spannende Form von Musik. Ja, auch da muss man dann am Ende wieder sagen, jeder, dem das Radio hier nicht genug ist, beziehungsweise der Podcast, weil er die Lieder nicht ganz hören kann oder sonst irgendwas, geht einfach auf unsere Internetseite bei beckerfaust.wordpress.com und dort findet ihr jede Sendung plus auch die Liederliste, so dass man auch nochmal nachschlagen kann, über was wir da überhaupt schwadroniert haben, um sich dann vielleicht auch über die Linkliste bei Spotify und Co. sich da alles reinzufahren. Richtig, einfach nochmal ein bisschen Zeit nehmen und ja, die Lieder apropos Zeit nehmen, pass auf, jetzt kommt wieder kongeniale Überleitung. Oh. Auch noch eine, ich habe noch eine schöne Anekdote von Ozzy Osbourne auf Lager, der erzählt hat, zu Black Sabbath Zeiten war die Band so kaputt, dass sie sich über Tage, wo auch immer sie aufgenommen haben, sich irgendwas gemietet haben mit Pool draußen und Co. und sich dort über Tage so zugekokst und zugepeitscht haben vom Allerfeinsten, dass am Ende, als das Koks leer war, die große Frage kam, was macht man jetzt? Und Ozzy Osbourne vor sich auf den Poolrand geguckt hat und dort einen Ameisenhaufen gesehen hat. Und du wirst vermuten, was er sich dann mit dem Röhrchen in die Nase gezogen hat, um es Hauptsache irgendwie brennen zu lassen. Ameiseneier. Er hat eine ganze Reihe Ameisen in seine Nase geballert. So will es die Legende. Und beim Baden komme ich jetzt auf einen anderen Künstler, nämlich von Swimmingpool auf Badewanne zu Freddie Mercury, der angeblich seine großen Hits zeitweise in der Badewanne geschrieben hat, und zwar so, dass er sich sogar, wenn ihn die Muse küsste während des Badens, ein Piano hat ins Badezimmer ranschaffen lassen, um in Ruhe von der Wanne aus zu komponieren. Da musste aber schon einigermaßen gut im Geschäft sein, sage ich mal. Gut, ich glaube, Queen sind auch mit dem ersten Album direkt gut ins Geschäft eingestiegen. Und Freddie Mercury, muss ich ja auch immer wieder sagen, bewundere ich ja auch auf seine Art und Weise als auch ein Rebell für seine damalige Zeit. Also dieses komplette, wie die Bühne ausgestattet ist, wie das Bühnenbild aufgebaut ist, wie er als Künstler agiert in teilweise Ausschnitten, die bis knapp über den Penisschaft gereicht haben. Also dieses ganze, auch der Umgang für die damalige Zeit mit seiner Homosexualität, ist, glaube ich, für damalige Verhältnisse so Ausnahmekünstler. Auch ein Ausnahmekünstler und auch er hat eigentlich auch das freie Leben wie kaum ein anderer gezeigt auf der Bühne. Und da wäre es für mich eigentlich undenkbar, da zu sagen, wir spielen eigentlich den in den 70er Jahren von Freddie Mercury wohl fast allein aufgenommene Riesenhit Bohemian Rhapsody nicht, weil das ist ja, also für mich ist es, glaube ich, der größtgeschriebene Song aller Zeiten, weil er alles enthält, und es soll angeblich der Chor, der singt in dem Lied, Freddie Mercury im Alleingang soll circa 20 bis 30 Gesangsspuren aufgenommen haben, die er übereinander gelegt hat. Ohne Quatsch. Er soll ja eine Stimmenfacette gehabt haben von 4 Oktaven, also okay. Es ist ein Ausnahmekünstler wie, ich weiß nicht, ob es so jemand noch mal geben wird, aber... Und es passt auch zu Metal, weil mir geht gerade Wayne's World durch den Kopf, und von daher Bohemian Rhapsody, wunderbar, lass uns mal reinhören. Viel Spaß damit. Zurücklehnen, genießen, an Freddy denken. Viel Spaß. Caught in a landslide, no escape from reality. Das ist wieder dein Moment. Großartig. Ja. Du entschuldigst dich. Entschuldigung, das war wieder ausgeblendet. Wie sie vielleicht bemerkt haben. Die Lieder sind einfach so lang. Sie sind sehr gut, aber sie sind doch sehr lang, und wir haben nur diese eine kleine Stunde. Und ich muss feststellen, wir kommen heute gar nicht mit unseren ganzen Jugendkulturen durch. Ja, aber wer Lust hat, dass wir länger auf Sendung gehen, kann ja einfach radiofrei auch mal eine E-Mail schreiben, kann reinschreiben, hip hip hurra, ich habe hier mal Bock, dass das auch noch länger wird. Oder er spendiert uns einen eigenen Radiosender. Also, der Möglichkeiten gibt es viele, ihr wisst, wo ihr euch hinwendet. Es wäre schön, aber sei es drum, von der guten alten handgemachten Musik kommt in den 70er Jahren ein neuer Trend auf, und zwar Hip-Hop. Entstehen Synthesizer. Ah, ja. Es entstehen Synthesizer, und es entsteht Die elektronische Musik, unter anderem so in der Richtung New Wave, New Romantic, was dann irgendwann so als die schwarze Szene irgendwie so bezeichnet wurde, wird. Ja, genau. Auch diese New Wave Szene hat sich Ende der 1970er Jahre dann wiederum aus dem Punk entwickelt. Spannenderweise wurde ganz am Anfang, wurden diese Begrifflichkeiten mehr oder weniger sogar synonym verwendet. Ja, also New Wave und Punk war zumindest in den USA relativ das Gleiche. Es ist wahrscheinlich auch irgendwie dann zustande gekommen, nachdem Punk dann wahrscheinlich ziemlich tot war, hat sich dann eine tote neue Jugendkultur gebildet, weil Darkwave ist ja, da ist ja, da bin ich ja aufgewachsen in einem katholischen behüteten Dorf. Ist ja Darkwave für mich, da hat ja Satan seine Finger im Spiel. Ah, ja, ja, ja, ja, ja, ja, die schwarze Szene, natürlich, natürlich. Nee, aber da ist, da bin ich auch gar nicht so tief drin, aber ich glaube, da tauchen wir in den 80ern dann auch nochmal ein, da kommen wir, in der nächsten Sendung. Richtig, da kommen wir in den 80ern auf jeden Fall nochmal hin. Da kannst du mir, glaube ich, noch einiges näher bringen. Ja, also ich war in der Szene auch nicht so drin, aber ich finde halt diesen ganzen Sinti-Kram, das ist schon, das finde ich schon ziemlich cool. Also ich denke, da kommen wir in den 80er Jahren. Aber New Wave muss halt erwähnt werden, weil, wie gesagt, es fing in den 70er Jahren an. Ganz wichtige Bands, die da zum Beispiel genannt werden müssen, Deutsch-Amerikanische Freundschaft, also jetzt gerade im deutschen Bereich, Fehlfarben, wir haben die einstürzenden Neubauten. Quasi den Beginn der neuen deutschen, also der Startschuss der neuen deutschen Welle dann auch später. Ja, ne, was, also da hängt halt alles sehr, sehr eng kommen wir auch zusammen. Sendung dann richtig, noch mal ganz also, groß. Ist wirklich sehr verflochten. Ja, und es war halt auch so ein Punkt, der Punk, einige Elemente entwickelten sich dann auch so Richtung Mainstream, wurden halt irgendwie massenkompatibel und man hat halt wiederum versucht, irgendwas Neues zu finden, ne? Und dann ja, kam halt die ganze New Wave Szene. Elektronische Musik, da gehört natürlich neben DAF dann natürlich auch Kraftwerk dazu, die sich vormals aus dem Krautrock entwickelt haben, und später eine Band, die ich wirklich ja einfach gerne habe. Marusha. Ken, ich weiß Ach, nicht. Ken, ja. Von Barbie. Natürlich, die Ken von Barbie. Nein, Damo Suzuki, so eine relativ avantgardistische Band. Ja, und diese drei Bands, also Ken, Duff und Kraftwerk, werden von einigen Kritikern auch so als die einflussreichsten Gruppen bezeichnet, die quasi den Bereich der elektronischen Musik, die dann später wieder aufkam, ganz stark mitgeprägt haben. Ja. Ja, und aus dieser New Wave Szene, vielleicht können wir uns da nochmal was anhören, ich weiß nicht. Ja, was hast du uns denn mitgebracht? Ich würde gerne von DAF, Deutsch-Amerikanische Freundschaft, ein Lied hören, Ich und die Wirklichkeit. Ich guck mal kurz nach in meinem Plattenschrank. Guck mal bitte im Plattenfach nach. Ach, hier ist es schon. Wir sind und, jetzt 1979. Ja, ich guck mal im Jahr 1979 in mein Plattenregal. Ja, bitte. Natürlich alles fein säuberlich nach Jahren kategorisiert. Ja, bitte. Und hier habe ich ihn schon gefunden. Er liegt quasi schon bereit auf dem Plattenteller. Ich und die Wirklichkeit von DAF. Viel Spaß. Ja, das waren sie, die Deutsch-Amerikanische Freundschaft. Ganz spannende Musik, weil ich finde, die ist, ja, die klingt schon sehr, sehr modern irgendwie. Also so, als könnte man das auch heute noch hören, ja? Also mir geht's dabei so, dass ich sagen muss, wahrscheinlich würde ich es jetzt zu Hause heute auf dem Sofa, würde ich die Platte wahrscheinlich nicht nochmal auflegen, so für mich alleine. Ja, du bist halt auch kein Freund von Synthesizer-Sounds, ne, habe ich das Gefühl. Nee, ich spiele eher Casio Keyboards. Aber da komme ich bei der nächsten Sendung dazu, weil okay. Da sind wir nämlich dann bei Trio. okay. Ja, also klar, aber die wären ohne elektronische Musik natürlich auch nichts geworden. Nein, natürlich nicht. Im Kontext dieser elektronischen Musik würde ich noch ganz kurz auf eine Jugendkultur zu sprechen kommen wollen, die sich dann auch so Ende der 70er Jahre entwickelt hat. Und das waren die sogenannten Popper. Ganz spannende Geschichte, wie ich finde, weil das waren Jugendliche, man spricht, also man kann das wohl sogar festmachen, dass es Hamburg-Gymnasiasten waren, die ja aus der Mittel- und Oberschicht quasi kamen. Und naja, das waren halt Jugendliche, die haben rebelliert, aber gegen die Rebellion rebelliert. Ne? Das waren völlig angepasste Kids. Die haben sich nach außen hin gekleidet, nur mit den schicksten Markenklamotten. Also ich habe hier gerade was gefunden. Die Hamburger Schule kam viel später. Die Hamburger Schule kam später, aber diese waren früher da. Und da sagte eine junge Frau, wenn meine Eltern mir nur eine Jeans von C&A gekauft haben, dann war das für mich ein Fiasko. Ja, also das musste wirklich immer over the top sein. Das mussten die besten Zigaretten sein, die man kaufen konnte. Das mussten die besten Klamotten sein, die man kaufen konnte. Die haben sich wirklich einzig und allein über Marken, über Etikette, über sowas definiert. Und vielleicht hat dann auch irgendwann in den 70ern endlich der Mod-Style der 60er, den wir in der letzten Sendung hatten, sich irgendwann vielleicht auch mal nach Hamburg verschlagen. Nur halt. Sein. Auch auf andere Art und Weise. Kann sein. Also die waren zum Beispiel auch absolut unpolitisch. Ne? Ich hab da noch so ein kleines, kleinen Auszug. Und es gab ja dann in den 70er Jahren auch schon diese Bewegung Atomkraft, nein, danke. Ne? Also wo man sich um die Umwelt bemüht hat. Und unter den Poppern galten dann solche Buttons, die man sich quasi auf, die man getragen hat, um zu symbolisieren. Ich mache da nicht mit bei diesem Atomkraftzeug. Das waren die sogenannten Brockdorf-Broschen, ja, die man dann schon so verächtlich irgendwie als, ja, man war halt was Besseres, ne? Man hat gezeigt, was man konnte und bin ich in meiner Karstadt-Jeans bis heute. Weil ja. Die von C&A würde ich nicht kaufen. Die auch nicht, dann wärst du wahrscheinlich in der Popper-Szene sehr gut aufgehoben. Ja, aber dann sind wir schon wieder leider langsam am Ende. Richtig, bleibt uns eigentlich nur noch. Also es bleibt uns eigentlich nur noch wieder uns nochmal zu entschuldigen, dass wir wahrscheinlich so unfassbar unmenschlich viel wieder mal nicht mit reingenommen haben, ja. Weil wir natürlich auch ganz genau wissen, dass jetzt viele sagen, ja, Tonsteine scherben, Deutschland, was ist da los? Richtig. Wir haben es einfach nicht mal mit reingekriegt. Wir hätten es gerne mit reingemacht, aber natürlich Anspieltipp. Macht kaputt, was euch kaputt macht. Tonsteine scherben, keine Macht für natürlich die niemanden. Ganzen Kraftwerk-Dinger. Auflegen, Kraftclub sei schon. Kraftclub kommt erst irgendwann ganz Kraftwerk. Später. Kraftwerk. Aber bleibt uns denn noch Zeit, wenigstens noch auf die Skinheads anzuspielen? Ja, wir uns verabschieden, würde ich sagen, wir spielen nochmal die große Zeit oder die zweite Ska-Welle, die es gab in England, als sich schwarze und weiße Skins zusammengetan haben und daraus dann auch eine Formation mit beiden sich formiert hat namens The Specials. Eine der wunderbarsten Bands, wie ich finde, aus dem Ska-Genre. Richtig. Und absolut tanzbar, absolut schön. Und damit entlassen wir sie auch, dass sie ein bisschen tanzend durch die Feiertage in das neue Jahr starten können. Von unserer Seite her natürlich nur das Beste, vor allem an Musik für alle da draußen. Und unbedingt. Wir danken fürs Zuhören, wir danken Radio Frei, dass wir weiter senden dürfen. Dankeschön Vielen fürs Dank. Podcast hören. Schreibt uns. Super heißer Scheiß bleibt, @gmail.com. Bleibt uns gewogen und viel Spaß mit den Specials. Abonnieren alles und gut fühlen und und ich denke, wir werden uns im nächsten Jahr auch wiedersehen. Ich denke, unser Vertrag wird wahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise verlängert. Mein neuer Jaguar ist bestellt. Ich beginne zu tanzen vor Freude, weil das Weihnachtsgeld von Radio Frei wurde gerade überwiesen. Wir wünschen viel Spaß. Bis bald. Ciao.